This is my way. I feel the pain. I'm a bird. I want out of the cage. This is my way. I feel the pain. I'm a bird. I want out of the cage. Es kommt mir vor, dass die Welt mich belügt. Gott ist mein Herrchen, der mich erzieht. Wie ein Tier, gefangen im Käfig namens Erde oder so ähnlich. Diese Welt lässt mich nicht raus. Halte die Luft an und atme aus. Was ist mein Leben? Das ist mein Leben. Immer lass ich viel über mich ergehen, ohne zu verstehen, ohne nachzufragen, ohne einen Sinn zu hinterfragen. Ich kam bis jetzt klar, aber jetzt ist die Zeit, an dem ich diese Frage verletzt. Denn ein Vogel muss raus aus dem Käfig, die Antwort ist draußen. Ich seh's nicht, weil ich hier drin bin. Keiner lässt mich raus. Befreie diesen Vogel, denn er hält es nicht mehr aus. This is my way. I feel the pain. I'm a bird. I want out of the cage. This is my way. I feel the pain. I'm a bird. I want out of the cage. So frei, frei wie ein Vogel bin ich jetzt und will ganz nach oben. Doch viele Steine tummeln sich davor. Den Weg, den ich wählte, ist purer Mord. Mord an mir selbst, Mord an euch allen. Schmerzen vergehen, doch ich will die Faust ballen. Die Zeit ist gekommen, ich muss was tun. Jahrelange Arbeit macht sich belohnt. Wenn jemand droht, mich zu verletzen, dann seid ihr nicht klar im Kopf oder im Herzen. Es drängt sich auf, ich häng mich auf. Doch bei meinem Glück reißt das Seil, das ich kauf. Gott, wenn es ihn gibt, will es nicht so. Gib mir ein Zeichen, dann wär ich froh. Und es ist so, dass es passierte. Ich bin das schwarze Schaf, Gott ist mein Hirte. This is my way. I feel the pain. I'm a bird. I want out of the cage. This is my way. I feel the pain.